We went in shot the lender. That's the lamps of the fingers. So I'm a gosh, my sprite. The same calm girl and Jesus will laugh and cross the open info box. On the moon, they run with the lights of the I'm the smoke cook for your women. Matter, yeah, if you be nice cookie. Mela, mela, mela, mela, melancholia. Melancholia, monster. Mela, mela, mela, mela, melancholia. Schwebt über der neuen Stadt und über den Rand. Über den Scheit zerfallen. Über den Stoppelfeld ausgekommen. Über den heimlichen Bunkeranlagen, die nicht wegzukriegen sind. Marlene, go home, Marlene, go home. Auch über dem Marlene, den Weltplatz. Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? Kurze Pause, circa 20 Minuten. Das gibt Ihnen Gelegenheit, unseren wunderbaren kommerziellen Merchandising-Stand zu besuchen. Wir haben so viele nette Sachen zu verkaufen. Unter anderem auch die Live-CD des heutigen Abends, die dann am Ende des Abends fertig sein wird. Aber ansonsten, see you in